1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns ganz pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir eine Themennacht und unser Thema heute Nacht heißt endlich glücklich. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die nach langer Zeit und vielleicht auch vielen Anläufen endlich am Ziel angekommen sind oder ein großes Ziel erreicht haben und sagen, ich bin endlich glücklich jetzt, so wie es ist. Das kann bedeuten, endlich gesund. Das kann bedeuten, endlich schuldenfrei. Das kann bedeuten, endlich reich, endlich getrennt. Vielleicht endlich nach vielen Jahren die große Liebe gefunden. Oder vielleicht auch endlich nach vielen Jahren guten Sex, der euch dann glücklich macht. Also endlich glücklich. Das ist unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mir von eurem Glück erzählen wollt, dann würde ich mich sehr freuen. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Heute nur glückliche Menschen in der Sendung. Das ist ja auch etwas ganz Besonderes. Die erste Anruferin, ich glaube eine Anruferin ist das, Ayla, stimmt das? Ja, das stimmt. Ayla, 27. Ganz genau, ja. Guten Abend, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Endlich glücklich. Ja. Warum? Ja, also ich wurde mit fast 15, 14, 3 Viertel oder sowas war ich, wurde ich zwangsverheiratet von meinen Eltern. Also ich komme aus einer kurdischen Familie. Mhm. Und ja, und jetzt bin ich 27 und jetzt bin ich endlich glücklich und ich bin frei. Ja. Bist du zwangsverheiratet worden in Deutschland oder in... In Hamburg. In Hamburg. Das war in Hamburg. Also ich habe schon immer in Deutschland gelebt. Ich bin halt sehr assimiliert. Mhm. Und, erzähl mal, wie war das damals? Du warst 14 Jahre alt, also genau. Ein Kind, jugendlich. Ja, und, ich war noch in der Schule, auf dem Gymnasium und so. Ja. Erzähl, wie lief das dann so ab? Ja, also meine Eltern haben halt irgendwie, also der kam auch aus Hamburg, die kannten den. Die haben halt gesagt, also ich dachte halt immer, wenn meine Eltern jemanden gut finden oder irgendwas gut finden, dann muss das gut für mich sein. Und ich habe das gar nicht so hinterfragt. Mhm. Haben die ja so von heute auf morgen gesagt, pass mal auf, meine liebe Tochter oder unsere liebe Tochter, hier ist ein junger Mann und den wirst du jetzt oder bald heiraten. Lief das so ab? Ganz genau so lief das ab. Und dann haben wir uns da kennengelernt und dann saßen wir am Tisch bei uns und mir war das schon alles sehr fremd, weil, also ich meine, er war damals 43, das war etwas komisch. Nein. Mein Vater, ja. Der war 43? Ja, der war 43. Und du warst 14? Und ich war 14, ja, ich war fast 15. Oder 15, okay. Das ist ja ein Ding. Ja, und dann? Entschuldigung. So, und dann, zwei, drei Wochen später fand dann die Heirat statt. Zwei, drei Wochen später. Was hast du denn empfunden, als dieser alte Mann da vor dir saß und du solltest den heiraten? Ich war ein bisschen, ich möchte nicht sagen angeekelt, aber das war mir alles sehr fremd. Mhm. Ich war ja noch echt halb ein Kind und ich war da gar nicht gewappnet und ich war da irgendwie, also... Aber ich habe mich da halt gefügt. Also ich habe da jetzt nichts Böses vermutet, was auch gar nicht deren ursprünglicher Ding irgendwie war. Mhm. Ja, die wollten mir ja nichts Böses damit antun. Und das ist bei uns halt so, das ist, also ich komme aus einer kurdisch-jesidischen Familie und da macht man das halt einfach so. Hattest du denn damals sowas schon geahnt? Wusstest du, dass das sehr früh auf dich zukommt? Oder war das... Ja, das wusstest du, das wird kurz sein. So, dann gab es nach zwei, drei Wochen eine Heirat, du, das kleine Mädchen mit 15 und dann der Mann mit 43. Ja. Und dann, wie war denn das, mit dem dann zusammen zu sein? Ja, wie man sich so eine türkische Hochzeit vorstellt. Also wir haben geheiratet und es ist alles so über mich ergangen. Ich fand das irgendwie... Das ist total komisch und dann sind wir halt in eine Wohnung gezogen, also er hat da schon halt eine Wohnung gehabt und später in ein Haus und es war eigentlich ganz schön. Also ich kann da jetzt gar nicht so viel Schlimmes dazu sagen. Aber letztendlich ist es doch insofern schon schlimm, weil man gar nicht mit dem Typ zusammen sein wollte und du musstest dann sogar intim sein, ihr habt ja miteinander geschlafen. Genau, es gab eine Hochzeitsnacht. Na klar, gab es die Hochzeitsnacht. Und die war echt schrecklich. Also die war echt, also ich meine, kannst dir vorstellen, ich war nicht 15 und hatte da also meinen ersten Sex und das war nicht schön. Dass es diese Tradition gibt mit den Zwangsverheiratungen, das wissen wir ja auch. Aber ja. Ist das denn auch noch normal, dass man so ein junges Mädchen mit so einem doch wesentlich älteren Mann verheiratet? Oder war es eher die Ausnahme bei euch? Meine Schwester hat es nicht gemacht. Die ist ein bisschen älter. Also der Mann war nicht ganz so alt, war aber auch ein Mohammedaner. Aber die sind heute geschieden. Aber, also es kann durchaus vorkommen, dass dann wesentlich ältere Männer mit so ganz jungen Mädchen zusammengefügt werden. Das ist gar nicht so ungewöhnlich in eurer Kultur. Na klar, das liest man doch in jeder Zeitung. Mit so viel Älteren, das war mir gar nicht so bewusst. Also da gibt es aber ganz andere Konstellationen. Da gibt es auch manchmal irgendwie über 50-Jährige oder sowas, die dann irgendwie... Na klar, also ich meine, das... So, wie lange bist du dann mit diesem Mann zusammen gewesen? Na, so 12 Jahre. 12 Jahre? Zwölf Jahre. Das heißt, ja gut, du bist jetzt 27, das heißt bis vor kurzem. Ganz genau. Wann genau hast du dich von ihm getrennt? Ich habe mich gar nicht von ihm getrennt, er hat sich von selbst von mir getrennt. Er ist nämlich vor 2 Jahren gestorben. Oh. Ja, also... Wie hat dieser Mann dich behandelt? Also wir hatten eigentlich, das war ja natürlich eine nicht ganz gleichberechtigte Ehe, das ist ja klar. Ja, also ich meine, ich bin ja da irgendwie reingewachsen, wurde dann ja irgendwie da innerhalb der Ehe irgendwie erst erwachsen. Der war irgendwie schon gut zu mir und vor allem, was wichtig ist bei dem ganzen Gespräch jetzt gerade, der Sex war halt gut. Das weiß ich. Weil ich jetzt ja natürlich Du hast Spaß gehabt, mit diesem Mann zu schlafen. Ja, ich habe Spaß gehabt mit ihm. Ja, klar. Also ich meine, Ist denn der Alltag so verlaufen? Zwischen der Alltag? Also ich habe jetzt, also ich habe jetzt mein Studium erstmal abgeschlossen. Ich war oft an der Uni jetzt die letzten Jahre. Wie der Alltag zwischen dir und diesem Mann war, das meinte ich. Er war jetzt nicht besonders von Liebe oder sowas geprägt, aber Sex hatten wir wohl, also sehr viel. Ja. Habt ihr Kinder? Nee, wir haben keine Kinder. Mhm. Jetzt ist dieser Mann gestorben. An was ist er gestorben? An Krebs. Und du rufst heute an zu unserem Thema Endlich glücklich. Genau. Heißt das? Gut, ein Mensch ist gestorben, das ist immer traurig, aber dass es trotzdem bei dir auch verbunden ist mit einer gewissen Erleichterung, dass du da raus bist? Ich bin nicht glücklich darüber, dass ich da jetzt endlich raus bin. Das klingt jetzt so, als würde man es in Gänsefüßchen setzen. Ich bin eigentlich nur darüber glücklich, dass ich endlich das machen kann, was ich will. Mhm. Nämlich einfach frei meinen Neigungen nachgehen. Mhm. Ich habe innerhalb unserer Ehe, als Cem noch lebte, das hat er natürlich nicht mitbekommen, aber da bin ich schon, das klingt blöd, anschaffen gegangen. Nicht wegen des Geldes, also wir haben, also er hat... Ne? Du bist als Prostituierte? Ja. Oh, das wusste er natürlich nicht. Nein, wusste er nicht. Ja. Entschuldigung. Da hat ein anderes Handy geklingelt, aber das Problem ist jetzt gelöst. Warum hast du das denn gemacht? Wegen meiner Neigung. Ich bin nymphomanisch veranlagt. Und das heißt, dieser Neigung kannst du jetzt voll und ganz nachgehen? Ja, genau. Völlig frei. Hast du dich denn, seitdem jetzt dein Mann verstorben ist, auch schon mal in einen Mann wirklich verliebt? In einen Mann, in deinen Ehemann warst du ja nicht verliebt. Ist das nicht auch eine aufregende Erfahrung? Hast du nicht Sehnsucht danach, dich mal wirklich tief in einen Mann zu verlieben? Ja, das habe ich. Ich denke, das wird auch mal irgendwann kommen. Aber momentan kann ich mich einfach frei ausleben. Ich bin da auf der Reeperbahn, das kennt man ja in Hamburg und so. Ich suche mir die Leute, die Männer, die Freier, ne, die sogenannten Freier, die suche ich mir also aus und die mir gefallen, mit denen schlafe ich dann. Und ich habe überhaupt keine Ambition, mich jetzt da irgendwie Zu binden schon oder so. Zu binden, genau, und schon ist gut. Ich meine, ich bin auch schon 27. Naja, aber gut. Das schon bezog sich vielleicht darauf, dass du noch gar nicht jetzt so lange frei bist. So meinte ich das. Du hast vorhin angedeutet, oder habe ich es falsch verstanden, dass du auch studiert hast? Ja, ich bin Linguistin, ja. Was bist du? Linguistin. Hast du das Studium abgeschlossen? Ja, natürlich habe ich es abgeschlossen, vor 2 Monaten. Eine Linguistin, die auf den Strich geht, das ist natürlich auch wieder schön. Die auf den Strich geht. Nun, sie macht das ja nicht wegen des Geldes, sondern sie macht das einfach wegen ihrer Leidenschaft. Ja gut, aber die Linguistin freut sich auch, dass sie dabei Geld verdient, sicherlich, ne? Ja, also er hat mir auch etwas Geld hinterlassen, das heißt... Ach so. Ne, man kennt das ja, Import-Export. Also das heißt, ne? Kohle hast du schon, also musst du dir keine großen Sorgen machen. Nee, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja. Ich hab die Kohle, aber natürlich ist es schön, wenn da immer wieder neue Kohle hinzukommt. Mhm. Ja, wenn man dann mal irgendwie auf den neuen Wall ein bisschen shoppen geht, da geht ja auch mal immer wieder was flöten. Wohin geht denn dein beruflicher Wunsch, wohin soll es gehen? Also eigentlich möchte ich nochmal auf der Uni halt einfach irgendwie irgendwas, ein Master oder was dranhängen oder so. Mhm. Und eigentlich würde ich gerne dann Dozentin werden. Ah ja, aber, also eine zukünftige Frau Professorin dann, vielleicht, wenn es gut läuft. Ayla. Aber das ist ja immer ein bisschen schwierig, ne? Weil ich bin ja Türkin und da als Dozentin irgendwie durchzustarten, ist das ja immer ein bisschen schwierig in Deutschland. Aber wenn du gut bist, dann... glaube ich, hast du da auch gute Chancen. Ja, ich glaube auch. Ayla, vielen Dank für den interessanten Anruf. Sehr gerne. Und wünsche dir alles Gute. Und viel Erfolg auch weiter mit deiner Studienarbeit. Alles Gute. Dankeschön, Dorian. Tschüss, ciao. Vielen Dank, ciao. So, endlich glücklich. Wer von euch hat sich lange abbemüht oder bemüht und sehr gerungen um etwas und ist jetzt irgendwie so angekommen oder am Ziel angekommen und sagt, Mann, jetzt geht's mir richtig gut. Glücklich ist vielleicht auch so ein großer Begriff, aber mir geht es jetzt richtig gut. Ich bin dahin angelangt, wo ich hinkommen wollte. Ich bin reich, ich bin erfolgreich, ich bin getrennt, ich habe keine Schulden mehr, ich habe die große Liebe gefunden, was auch immer. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ihr Glückspilze, dann meldet euch doch unter unserer Nummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Angelika, 50 Jahre. Jetzt habe ich hier meinen kleinen Hirsch oben. Ja, hallo Domian, hier ist die Angelika aus Kassel. Ich freue mich riesig, dich zu hören. Angelika aus dem schönen Kassel, aus dem Hessenland. Genau, aus dem Hessenland. Ich habe ja viele... Ich grüße dich ganz, ganz lieb. Ich gucke dich schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren und ich finde ganz toll, was du machst. Das freut mich, vielen Dank. Ja, und deine Stimme hört sich am Telefon ganz anders an, die auf dem Fernsehen. Ich bin ja dem Hessenland auch sehr verbunden, weil ich eine ganze Menge Verwandte habe. In der Nähe von Eschwege. Und ich wohne in Kassel. Und wenn du das mal wieder machst, dann kommst du mich mal besuchen. Komm ich gerade mal zum Kaffee bei dir vorbei. Kannst du gerne machen, freue ich mich. Angelika, endlich glücklich. Ja, warum? Genau. Was ist geschehen? Ja, also bei mir ist geschehen, ich bin jahrelang sehr stark alkoholabhängig gewesen. Mhm. Wie viele Jahre? Von wann bis wann? So circa 10 Jahre. Und ich habe massiv getrunken. Ich habe jeden Tag eine Flasche Schnaps getrunken und bestimmt noch ein paar Bier dazu. Ja. Wie alt warst du? In welchem Alter war das? Zwischen 30 und 40? Das fing so mit 40 in etwa an. Ah ja, also noch gar nicht so lange her. Nee, ist noch gar nicht so lange her. Und ich habe jetzt letztes Jahr, da stehe ich in meinem Badezimmer, gucke mich im Spiegel an, da sage ich, Angelika, sag mal, willst du noch weiterleben oder willst du sterben? Und da hat sich bei mir ein Schalter umgelegt. Mhm. Und dann habe ich sofort meinen Arzt angerufen, habe meinem Arzt gesagt, Herr Doktor so und so, Sie müssen mir ganz dringend helfen. Ich habe jetzt einen Entschluss gefasst und ich muss mein Leben ändern, sonst bin ich bald tot. Mhm. Und dann hat er sofort gehorcht, dann habe ich ihm alles gesagt und dann ging das ratzfatz von einem Tag auf den anderen, habe ich Entgiftung gemacht. Wo hast du das gemacht? Das habe ich in Kassel im Ludwig-Neu-Krankenhaus gemacht. Also in einem Krankenhaus hast du es gemacht lassen. In einem Krankenhaus. Gemacht, ja. Mhm. Da habe ich entgiftet und dann hatte ich das große Glück, dass ich im Anschluss sofort nach Kaltenfürstenwald in eine super Fachklinik konnte. Die kann ich nur jedem, der hier mithört, weitestgehend empfehlen. Eine Frage noch zu der Entgiftung. Wie lange hat das gedauert, diese Entgiftung? Die Entgiftung hat bei mir nur 6 Tage gedauert. Wie hat man sich so eine solche Entgiftung vorzustellen? Was passiert da? Ja, also ist so, man bekommt Dystra, das ist so ein Medikament, was einen praktisch so ein bisschen ruhiger macht und das auch verhindert, dass man irgendwelche Krämpfe bekommt. Ja. Und da wird man ein bisschen müde von und da kann man dann schlafen und Ja, und am Anfang hast du dann halt mehr Tabletten bekommen und nachher halt weniger, ne? Das wurde dann so langsam ausgeschlichen, dann hatte ich das nach 6 Tagen hinter mir. Das klingt ja relativ harmlos. Ja, also ich hatte groß keine Probleme, ich hatte keine Übelkeit, ich hatte kein Zittern, kein Schwitzen, gar nichts. Also und bei mir lief das wunderbar. Und nach 6 Tagen ist so diese Gier nach Alkohol schon erstmal ziemlich runtergefahren, kann man das so sagen? Es ist schon sehr runtergefahren und da wollte man mich sogar noch verführen. Dort in der Klinik hat jemand was eingeschleust an Alkohol und da wollte mich ein Russe zum Wodka trinken verführen. Dem habe ich aber widerstanden. Da habe ich gesagt, ich bin doch nicht blöd und habe jetzt hier 6 Tage entgiftet und fange jetzt hier wieder an zu trinken. Ich dachte, dieses Verführen wäre Teil der Therapie gewesen, um zu testen, wie weit du schon bist. Aber das war eine ganz andere Geschichte, wie du es gerade erzählt hast. Richtig, ganz genau. Der wollte dich wirklich verführen. Wie lange warst du dann in dieser anderen Klinik? Also ich muss noch was danach sagen. Ich bin da noch weiter in dem Krankenhaus noch ein paar Tage gewesen, weil ich habe auch Depressionen und da bin ich dann auf die richtigen Tabletten letztendlich auch eingestellt worden und mit denen geht's mir wunderbar. Mhm. Ja, und da habe ich mich dann halt da nach der Entgiftung auch noch mal so 2-3 Wochen erholt und dann wollte ich aber auch nicht nach Hause, sondern habe darauf unheimlich gedrungen, dass ich sofort in eine Fachklinik komme und da bin ich hin. Und da habe ich von 65 Teilnehmern, die dort waren, bin ich eine von den 5, die es geschafft haben. Gratulation. Und da kann ich da stolz auf sein. Da kannst du verdammt stolz sein, finde ich. Ja. Aber richtig, große Gratulation. Ja. Nach 10 Jahren Martyrium. Ja. 10 Jahre Gosse, kann man sagen, ne? Das kann man so sagen. Ja, man hat so es sagen. Mir zwar nicht angesehen. Ich bin eine total hübsche, gepflegte Frau. Und das hat auch niemand bei mir gemerkt, ne? Aber das war ja das Schlimme. Aber wie interessant, dass du durch diesen Blick in den Spiegel, dass es da Klick gemacht hat, dass du es kapiert hast, wenn ich jetzt nichts verändere, dann gehe ich vor die Hunde. Richtig. Und ich habe nur gedacht, ich rufe jetzt endlich mal an, weil ich darüber sehr glücklich bin, dass ich das geschafft habe und auch wirklich fröhlich bin und zufrieden mit mir bin und eine ganz andere Lebensqualität habe. Das glaube ich. Und ich habe mir gedacht, ich rufe endlich mal zu diesem Thema an. Ja. Und auch um anderen Alkoholikern zu helfen, die das jetzt hören, um denen Mut zu machen. Genau. Dass es nie zu spät ist, auch wenn man 10 Jahre härtest Alkohol verkonsumiert hat. Und das wollte ich mal. Und ich wollte außerdem unbedingt dich mal sprechen. Ich finde dich so lieb und so nett und sympathisch. Du bist so ein hübscher Kerl. Danke. Das muss ich wirklich mal sagen. Angelika. Und Hut ab für dein Alter. So siehst du nicht aus, ne? Dankeschön. Das schätzt dich kein Mensch. Dankeschön. Ich fäll knallrot gerade. Macht nichts. Angelika, diese 10 Jahre, als es so heftig zuging, wie hast du da gelebt? Zum Beispiel, warst du in einer Beziehung? Nein, ich war überwiegend alleine und wenn ich dann einen Partner kennengelernt habe, waren das natürlich auch so Saufkumpane. Und das war natürlich auch nicht das Richtige und dann bin ich dann doch überwiegend alleine gewesen. Ja, hattest du einen Job? Hast du noch arbeiten können während der Zeit? Jetzt muss ich überlegen, 2003, 2004 habe ich noch gearbeitet, obwohl ich da auch schon getrunken habe. Das habe ich eigentlich mit der Arbeit noch soweit ganz gut hingekriegt. Und das hat auch keiner wegen dem Alkohol gemerkt. Aber da hat es dann an der Arbeit ein totales Mobbing gegeben mit sexueller Belästigung, weil ich halt auch eine hübsche, gut gebaute Frau bin. Was hast du denn gearbeitet? Ich habe bei unserem Energieversorger in Kassel gearbeitet, auf dem Büro. Okay. Und da bin ich übelst gemobbt worden. Und da habe ich natürlich... wurde das dann auch mit dem Alkohol danach immer schlimmer. Ne? Ja. Aber deswegen habe ich die Arbeit nicht verloren, sondern wegen diesem Mobbing, da habe ich mich dann beschwert. Und dann hat man mir gesagt, ja, Frau So-und-so, wenn Sie bei uns weiter noch arbeiten wollen, wir können keine weiteren Katastrophenberichte in der Zeitung brauchen, dann müssen Sie vor Gericht gehen, aber dann wollen wir mit Ihnen nicht mehr arbeiten. Und letztendlich ist dann mein Vertrag einfach ausgelaufen, obwohl es ein Dauerarbeitsverhältnis werden sollte. Jetzt bist du, wie viele Monate kann man sagen, richtig wieder trocken und richtig gesund? Das kann ich dir auf den Tag genau sagen. Ja. Seit dem 6. April letzten Jahres. Ah, also es jährt sich bald. Es jährt sich so, bald. So, jetzt bist du ja erst im zarten Alter von 50. Oh, das wird sich aber süß an. Ja. Das heißt, du kannst ja jetzt, nachdem du diesen großen Erfolg wirklich toll hingelegt hast, kannst du ja rundherum neu anfangen in deinem Leben starten. Das mache ich auch. Wie sieht der aus? Also ich unternehme mehr, Ich habe wieder mehrere soziale Kontakte bekommen zu netten Leuten, die nicht trinken. Na, und ich suche mir auch meine Freunde jetzt auch nicht unbedingt in den Selbsthilfegruppen, weil wenn ich mich damit jemanden zusammentun, der wird wieder schwach, dann ist für mich doch die Gefahr groß, wieder damit reingezogen zu werden. Ich gehe zwar so zur Selbsthilfegruppe und schnuddel da mal ein bisschen, aber letztendlich da auf eine Beziehung würde ich mich dort nicht einlassen. Also ich suche, wenn dann alle Männer, die hier zuhören, Frau Kassel, ich suche einen Mann. in Kassel gibt es eine Frau Männer. Ich suche einen netten Mann, der ein bisschen sportlich ist, der nett und intelligent und vor allen Dingen Humor hat und absolut keinen Alkohol trinkt. Das ist klar. Bitte kein trockener Alkoholiker. Das ist klar. Angelika, also ich finde das eine ganz tolle Geschichte. Gratulation nochmal, wirklich große Gratulation. Und ich glaube, dass du dem einen oder anderen, der jetzt zuhört und in einer verzückten Lage alkoholmäßig ist, vielleicht ein bisschen Mut hast machen können, dass man es schaffen kann, auch wenn man schon ziemlich weit unten war. Genau. Ganz toll. Und ich wünsche dir einfach eine große Liebe demnächst, dass wir das Ganze noch krönen. Ja. Und genieße dein jetzt gutes und gesundes Leben. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja, und dir wünsche ich auch alles Liebe und Gute. Bleib vor allen Dingen gesund. Dankeschön. Und ich wünsche mir für dich, dass wenn du Probleme hast, dass für dich auch jemand da ist, der dir zuhört. Ja, ich habe ein paar sehr gute Freunde, wo ich sehr glücklich bin. Das ist gut, weil du, das wollte ich dich eigentlich auch mal fragen, Domian. Mhm. Du sitzt jeden Abend hier und hörst dir ständig die Probleme der anderen Menschen an. Und ich finde das ganz toll, wie du das machst. Aber wie verarbeitest du das eigentlich mit dir alleine so? Naja, es ist ja so, das habe ich ja auch schon einige Mal hier erzählt, dass wir nach der Sendung immer so ungefähr eine Stunde, manchmal wird es auch kürzer, je nachdem, noch eine Nachbesprechung machen. Da sitzen wir alle zusammen, unsere Psychologen sind dabei. Ja. Da hat man schon mal so den ersten Dampf abgelassen, sage ich mal. Ja. Aber dann fährt man natürlich auch nach Hause und nimmt es mit. Und ich halte das auch für völlig normal und gut, dass man einiges mit nach Hause nimmt. Ja. Wenn man alles von sich abprallen lassen würde, dann wäre ich nicht der richtige Mensch hier für diese Stelle. Da bist du absolut richtig. Und nach einer gewissen Zeit, natürlich verarbeitet man Dinge, aber es gibt auch Sachen, die ich über Jahre nicht vergesse, Anrufe und Schicksale, die ich hier gehört habe. Ja, und also ich habe immer so den Eindruck bei dir, dass du irgendwie auch ein Psychologe sein könntest. Bin ich ja überhaupt nicht, ne? Gar nicht. Bist du gar nein, nicht, aber da nicht. Hättest du dich total für geeignet. Ich habe eine journalistische Ausbildung und bin hier so wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, letztendlich zu dieser Sendung. Liebe Angelika, schön dich kennengelernt zu haben. Ja, finde ich auch. Ich schick dir mal ein Küsschen. So, und wenn ich im Hessenland bin, komme ich nach Kassel. Das mach mal. Lass dir mal meine Telefonnummer und meinen Namen. Genau. Ne, und dann meldest du dich einfach mal bei mir. Und wenn ich nicht da sein sollte, ich habe ein AB, dann sprichst du mir einfach drauf und dann kann ich mich ja bei dir melden oder so. Angelika, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Find ich ganz, ganz toll und süß und ich wünsche dir wirklich, dass du gesund bleibst. Dankeschön. Und so fröhlich bleibst. Sehr und nett. Du bist ein ganz toller Mensch und solche Menschen müsste viel mehr auf der Welt so, geben. So, jetzt müssen wir Schluss machen mit den Komplimenten, sonst kann ich hier gar nicht entspannt weitermachen. Liebe Angelika, alles Gute. Ich wünsche dir alles Liebe. Ciao. Ach, jetzt habe ich sie zu früh weggedrückt. Naja, 1.23 Uhr haben wir. Unser Thema heute Nacht heißt endlich glücklich. Und ich möchte mit Menschen sprechen, die vielleicht eine harte Zeit hinter sich hatten. Vielleicht sogar eine verdammt harte Zeit. Und die es geschafft haben, entweder selbst oder durch einen glücklichen Zufall, jetzt in einer guten Lebenssituation zu sein. Dass man fast sagen kann, ich bin glücklich, ich bin sehr zufrieden mit dem, was jetzt ist. Wenn ihr mir gerne davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 220 50. 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Nora, 24. Guten Morgen, Nora. Hi, Domian. Nora, du bist auch endlich glücklich. Ja, und zwar bin ich endlich glücklich, weil ich endlich nicht mehr Einzelkind bin. Du bist nicht mehr Einzelkind? Ja, ich mit bin... Mit 24? Korrekt. Ich bin aufgewachsen in dem Glauben, Einzelkind zu sein und habe dann vor 2 Jahren erfahren, dass das nicht wahr ist und dass ich eine ältere Halbschwester habe. Ach so, ich dachte, es wäre irgendein Nachzügler noch gekommen. Irgendwas. Nee. Eine ältere Halbschwester hast du? Ja. Und das hast du jetzt erst erfahren? Ja, vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, genau, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Wie hast du das erfahren? Wie kam das? Wir haben alte Unterlagen aussortiert, irgendwelche Reste, die so stehen bleiben bei einem Umzug. Und da habe ich handgeschriebene Notizen meiner Mutter gefunden. Mhm. Und die haben mich dann stutzig gemacht, weil das Geburtsdatum nicht übereinstimmte mit meinem. Und sie ja meines Wissens nach nur ein Kind hatte. Mhm. Und dann habe ich sie nach Zögern dann drauf angesprochen und dann hat sie mir das bestätigt. Und warum hat sie dir das nie erzählt vorher? Ich weiß es nicht genau, aber die hat meine Schwester damals zur Adoption gegeben. Mhm. Warum? Weil sie noch sehr jung war. Mhm. Wie jung war sie? 16. Ja, aber kann man ja eigentlich auch schon ein Kind... Ja, sie wollte es auch nicht. Also das war mehr die Familie, die das entschieden hat. Ja. Und dann war das für sie wahrscheinlich auch erledigt, das Thema. Dann wollte gar nicht drüber sprechen mehr. Ja, ich würde auch sagen, dass es für sie, weil sie ja dagegen war, so schlimm gewesen sein muss, dass sie das einfach weggeschoben hat. So. Wusste denn dein Vater, wusste der das? Nein. Auch nicht? Aber er ist ja nicht der Vater meiner Schwester. Nee, ist mir schon klar. Aber er ist dein Vater. Ja. Und er wusste nicht, dass deine Mutter noch, also schon ein Kind hat. Das wusste er nicht. Nein, das wusste er nicht. Und wie hat er reagiert, als er das denn jetzt erfahren hat, vor 2 Jahren erfahren hat? Er fand das interessant und für mich gut und er... War nicht weiter schlimm? Nee. Also sie sind auch nicht mehr zusammen, aber noch befreundet. Ach so. Meine Eltern. Ah ja. So, dann hast du Kontakt aufgenommen zu dieser Schwester, Halbschwester. Ja, ich musste sie erstmal ein Jahr lang suchen. War es schwierig? Es hätte, glaube ich, noch schwieriger sein können, was man so, wenn man sich so unter Adoptierten und Adoptiveltern und diesen Kreis bewegt, was man da für Geschichten hört. Wie geht man da vor? Du erfährst von deiner Mutter, da gibt's ein Kind, das hat sie damals weggegeben, zur Adoption freigegeben. Ja. So, und wie geht man dann vor? Wie sucht man da? Also ich hatte ja nur quasi das Geschlecht und das Geburtsdatum und halt den Geburtsort und wo die Adoption stattgefunden hat. Mhm. Und dann habe ich das hiesige Jugendamt kontaktiert und habe denen auch nochmal geschrieben und habe dann von A nach B telefonieren müssen, weil niemand zuständig war und bin dann schlussendlich an eine ganz liebe Sachbearbeiterin geraten. Ja. Hat die dann die Adresse rausgerückt oder musstest du deine dalassen? Ich habe meine dagelassen und die hat dann Kontakt mit den Adoptiveltern aufgenommen und dann ging das über die Adoptiveltern, was ich auch nicht so ganz richtig finde, muss ich sagen. Ja. Und das ist ja nun schon eine erwachsene Frau, das finde ich auch komisch. Eben, in der Tat, also das dann... Wie viel älter ist sie? Die ist 6¾ Jahre älter als ich, also jetzt 30. Und dann gab es irgendwann einen Anruf? Ja, dann kam, ich habe damit eigentlich schon nicht mehr gerechnet. Und dann kam ein Anruf vom Jugendamt, dass sie meine Schwester jetzt gefunden hätten und dass sie sich gemeldet hätte und dass sie den Kontakt möchte. Wie spannend. Ja, also da war auch nichts mehr mit Schlafen oder... Und dann, wie und wo hat der Erstkontakt dann stattgefunden? Also ich habe dann ihre Daten per E-Mail bekommen und weil ich nicht direkt anrufen wollte, weil man kennt sich ja nicht, habe ich in der SMS geschrieben und sie hat mich direkt zurückgerufen. Und das war irgendwie nachmittags und wir haben uns direkt für den nächsten Morgen verabredet. Und wie war es dann, als ihr euch dann gesehen habt und miteinander gesprochen habt? Super spannend. Zum einen, und wir waren auch beide unheimlich aufgeregt so. Aber irgendwie auch ganz merkwürdig, weil eigentlich, abgesehen von der Verwandtschaft, sind wir uns ja fremde Menschen. Ja. Und wir waren uns wir waren auf einer Ebene irgendwie. Das hört man ja so oft von Geschwistern, die sich dann irgendwie nach Jahren oder Jahrzehnten sehen, dass irgendwie eine Verbindung da ist, obwohl die durch die Sozialisation der vergangenen Jahre gar nicht gegeben sein kann. Aber da ist irgendwas in der Seele, was verbindet. Ja, irgendwie so ist uns das auch ergangen. Also wir waren uns sofort... sympathisch und vertraut und ist daraus jetzt eine enge Verbindung geworden? Ja, also wir haben jetzt eigentlich seit einem Jahr Kontakt und auch engen Kontakt. Wir telefonieren. Wohnt ihr auch in der Nähe? So eine halbe Stunde Autoweg entfernt. Das ist ja gar nichts. Hat denn jetzt deine Schwester auch Kontakt aufgenommen mit deiner Mutter? Ja, das haben wir auch schon. Und wie war das? Also ich kann natürlich beiden nur vor den Kopf gucken. Aber ich würde sagen, das ist sehr gut gelaufen. Also, sehr gut gelaufen? Ja, also die verstehen sich gut. Hätte ich jetzt Sorge gehabt, dass das nicht so gut gelaufen ist, weil... Ja, also hatte ich am Anfang, bevor ich meine Schwester kennengelernt habe, auch. Aber meine Schwester sagt selber, also sie hätte vermutlich in dem Alter ähnlich entschieden. Und sie hatte sehr gute Eltern und... Also sie hat eine gute Zeit gehabt in der Familie, wo sie da gelandet ist. Ja, und sie macht jetzt auch zum Beispiel unserer Mutter jetzt keinen Vorwurf oder so etwas. Ja. Ist deine Schwester schon, ist sie verheiratet oder hatte die schon Kinder? Nein. Das noch nicht. Also Tante bist du noch nicht geworden. Noch nicht. Das kriege ich dann live mit. Finde ich eine schöne Geschichte. Ich bin ja auch Einzelkind und hatte auch immer so eine große Sehnsucht nach einem Geschwisterteil. Ja. Und wenn mir sowas ins Haus geflattert wäre ich, glaube ich, auch sehr froh gewesen damals. Ja, das aber war der Wahnsinn. Also jetzt nach einem Jahr sind so die Euphorie-Symptome langsam abgeklungen. Und jetzt wird's normal. Und so gemeinsamer Alltag so ein, ja, was auch schön ist. Aber also am Anfang sind wir beide rumgelaufen wie ein Honigkuchenpferd. Ich gratuliere zu der neuen Schwester. Ja, danke. Ne, so kann man das sagen. Nora, schön, dass du angerufen hast und dir und deiner Familie und deiner Schwester alles Gute. Ja, danke schön. Gerne, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt Endlich glücklich. Und gemeldet hat sich auch der Klaus und Klaus ist 70. Hallo Klaus. Hallo, Lumian. Ja, kannst du mich hören? Ja. Ja. Das ist sehr gut. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Du hast dich zu unserem schönen Thema gemeldet. Genau. Ich habe auch den 6. April im letzten Jahr, das war auch ein toller Tag für mich, ja, weil ich da in meinem Alter mit 70 Jahren noch eine Frau kennengelernt habe, mit der ich auf Wolke 7 schwebe. Immer noch, heute, nach einem Jahr, fast ja, einem Jahr. Ja, und wir haben uns vorgenommen, dass jeder seinen eigenen Haushalt beibehält, also seine Wohnung. Also, verstehe. Und uns am Wochenende sehen, weil wir einfach, denke ich, beide sehr viel durch unser Leben mit uns getragen haben. Mhm. Und wenn wir jetzt auf einmal in einer Dreizimmerwohnung wohnen würden, würden wir zu sehr dicht aufeinander ja, hocken. Finde ich auch eine absolut gute Lösung. Nie und nimmer gut gehen. Wie lange warst du denn vorher solo gewesen? Ich war vorher 10 Jahre nach der glücklichen und teuren Scheidung solo. Mhm. Hab das dann mit 2, 3 Frauen versucht. Das klappte nicht. Mhm. Ich habe mich auch immer ausnehmen lassen, weil ich immer sehr großzügig bin und hinterher dann sehr oft reinfalle. Wie lange warst du denn mit der Frau, von der du dich dann hast scheiden lassen, zusammen gewesen damals? 28 Jahre. 28 Jahre. Und wolltest du die Scheidung? Ja, und wir haben uns dann mehr oder weniger auseinandergelebt, aber ich habe dann immer am Anfang Ostern, Weihnachten oder Pfingsten meine Magenkrämpfe gekriegt. Und zuletzt war es dann so, dass ich dann jedes Wochenende meine Magenkrämpfe kriegte. Also weil du dich so unwohl gefühlt hast? Ja. Ja. Und es schlicht sich alles bei mir auf Magen. Also da warst du froh, als es dann zu Ende war und ihr habt euch scheiden lassen? Ja, der Groschen ist dann gefallen, als ich mal im Bett lag und gebeten hatte doch, dass sie meine Hand hält und streichelt. Und da meinten sie, ich bin noch keine Krankenschwester. Oh. Und da habe ich endlich begriffen, dass das nicht mehr ist. Boah, das ist aber ein harter Satz, wenn man 28 Jahre verheiratet ist. Bitte? Ich dachte, das ist ein harter Satz, wenn man 28 Jahre verheiratet ist und die sagt, ich bin noch keine Krankenschwester. Habt ihr Kinder miteinander? Nein, und zwar aus dem Grunde habe ich keine Kinder haben wollen. Ich habe meinen Vater mit 12 Jahren kennengelernt, dann ist er erst 1953 vom Russen nach Hause gekommen, weil er Nazi, wie er im Buche steht, war. Mhm. Und ich bin dann mit der Peitsche von ihm großgezogen worden. Mhm. Also schlimme Kindheit. Und ich bin dann dadurch eben immer, und diese Peitsche, die hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang mit begleitet. Mhm. Und ich bin eben auch noch im Krieg, und das hörst du ja auch an meiner Stimme, die ja nicht ganz klar ist. Ich bin mit einer Lippen- und Gaumenspalte geboren und das mitten im Krieg und bin eigentlich erst mit 22 Jahren bei der letzten OP. Ja, da hast du viel mitgemacht. Als Kind bist du gehänselt worden und ausgegrenzt worden, sicherlich. Ja. So, jetzt lass uns doch mal über die schönen Sachen reden. Ja, du genau. Bist über 6.4. letzten Jahres hast du deine Liebste kennengelernt. Wie alt ist deine Liebste? 65. 65. Und wie habt ihr euch... Also wir sind gleichaltrig sozusagen. Ja, das ist ja 65, 70, macht ja nicht viel aus. Nee. Wie und wo habt ihr euch kennengelernt? Durch Zufall, bei einer Bekannten oder beim, ich bin Einrichtungsberater und arbeite noch mit Leib und Seele, weil ich das einer der schönsten Berufe ist für mich. Mhm. Und ich bin nicht im Laden, sondern ich fahre zu den meinen Kunden raus, bin vor Ort. Ja. Und sehe dann sehr viel Trümmer eigentlich in den deutschen Wohnungen. Und ich bin der Meinung, dass die Ess- und die Wohnkultur in den letzten 20 Jahren in Deutschland sehr gelitten hat. Okay, ist ein anderes Thema. Erzähl mir, wie du deine Liebste kennengelernt hast. Ja, dadurch, dass ich da eine Beratung gemacht habe. Ach so. Du hast und bei ihr... Sie zu Besuch war. Ach, sie war zu Besuch da, wo du eine Beratung meine gemacht hast. Meine Freundin. Ah, verstehe. Ich war da meiner Freundin zu Besuch. Ja. So, und dann hat das gleich gefunkt? Hast du gleich gedacht? Nee. Dauert ein bisschen. Aber da muss man sich dann ja nochmal... Ja. Ja, und heute sehen wir uns immer am Wochenende und das ist so schön. Und sonntags morgens Frühstück machen, ist mir dicht und wir genießen das beide dann. Würdest du sagen, dass das die schönste Liebe deines Lebens jetzt ja. ist? Ja. Ja. Das ist ja irre, ist das ja. Wenn man mit 70 sagt, das ist die schönste Liebe meines Lebens. Eigentlich kann man das vorher alles vergessen, was da passiert ist. Oh ja, das vergesse ich auch. Und ich bin auch so happy, dass das jetzt so in dem Alter noch passiert und ich eigentlich im Alter, dass man noch aufeinander zugeht, dass man sich in den Arm nimmt, ja, und nicht so dahin fetschert, sondern wirklich sich auf jede Stunde freut, wie man zusammen ist. Ja, hat deine Freundin, hat die Kinder? Ja, zwei Töchter. Und wie gehen die Töchter mit der neuen Situation um, dass du da jetzt bist? Super. Ja. Haben mich sofort aufgenommen. Ja. Haben kein Neid. Im Gegenteil, ist eine wunderschöne Zeit. Ja. Super. Die ich eben jetzt mit dir verbringen darf. Und wir freuen uns einfach über jeden Tag oder über den Urlaub oder denn wir haben eine tolle Fahrradfahrt gemacht an der Unstrut. Ja, und verbringen mal da oder da die Zeit. Das ist wirklich, ich fühle mich überhaupt nicht wie 70, sondern durch meinen Beruf bin ich auch noch, weil man nicht den 0-15-Trend macht und bist du noch viel fitter im Geiste. Wird und gefordert wird. Ja. Ja, man lässt sich nicht gehen, man muss sich in der Bekleidung ordentlich benehmen. Ja. Also du würdest schon sagen, dass du, wie du es gerade am Anfang auch so formuliert hast, dass du wirklich richtig tief verliebt bist und wie ein junger Mann dich jetzt so fühlst. Ja, genau. Welche Rolle spielt die Sexualität in dieser Beziehung? Leider keine. Und zwar, weil ich einen Schlaganfall hatte, weil ich Prostatakrebs hatte. Also ich habe genug hinter mir an Krankheiten. Ja. Und das ist das leider das Traurige, dass das leider keine Rolle spielt und die kommt aber damit zurecht und ja. Dann ist es doch in Ordnung. Außerdem kann man ja über Zärtlichkeit und Erotik auch sehr, sehr ähnlich miteinander umgehen. Und wenn deine Freundin sich da auch mit arrangiert, ist das doch völlig in Ordnung und gar kein Ding. Freut euch, dass ihr euch gefunden habt, Klaus. Weiß ich, das tue ich ja auch. Ja, wirklich. Jedes Mal. Ja. Und du hörst sonst so viel böse Sachen, traurige Sachen und deswegen wollte ich dir mal erzählen, dass man auch noch mit 70 Jahren glücklich und zufrieden sein kann. Ja, darüber freue ich mich auch sehr, dass du mir das erzählt hast. Und da wollte ich einfach mal anderen Leuten auch Impulse geben. Ja. Sie sollen an sich selber noch arbeiten im Alter. Ja. Sollen positiv den nächsten Tag sehen. Ja. Auch wenn er teilweise schwer fällt, aber es ist einfach eine wunderschöne Zeit. Sehr guter Ratschlag. Ich danke herzlich für den Anruf und dir und deiner Liebsten viel Glück und alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss, Klaus. Tschüss. Ciao. 1:39 haben wir. Und jetzt bin ich gleich verbunden mit, guckt ihr eigentlich noch das Dschungelcamp? Ich gucke es ab und zu noch und finde es so langweilig mittlerweile. Es passiert ja nichts und es sind nur noch harmlose, bisweilen nette Menschen da, sodass man sich gar nicht groß mehr aufregen kann. Aber das ist ja auch wieder ein ganz anderes Thema. Reden wir jetzt mit Astrid, das ist viel schöner. Astrid ist 49. Guten Morgen, Astrid. Ja, guten Morgen, Domian. Astrid, endlich glücklich. Ja, das bin ich. Erzähl es uns bitte. 2007 habe ich meinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Übers Internet, muss eine Lanze brechen. Ja. Man findet auch den Mann fürs Leben dort. Mittlerweile geht das. Ja. Ja, geht das auch. Man muss nur wahrscheinlich auf der richtigen Seite landen. Genau. Und das war Hardbooker, muss ich einfach mal sagen. Naja, und, egal. Das war nicht immer so, dass ich Glück hatte, weil ich war 22 Jahre mit einem Mann verheiratet, der Alkoholiker ist. Oh je, dann hast du aber auch heftige Zeiten hinter dir. Hab ich. 22 Jahre? Ja, ja. Mhm. Auch mit Kindern noch? Ja, eine Tochter, 25, jetzt wird sie 26. Das heißt, die hat die ganze schlimme Zeit des Alkoholismus ihres Vaters auch mitbekommen. Ja, hat ist sie. Ist ja groß geworden mit quasi. Groß geworden mit, weiß nicht, ob sie alles so mitgekriegt hat, aber jetzt weiß sie es auf alle Fälle. Und sie, also ich bin 2006 dann ausgezogen, weil mein Körper auch nicht mehr mitgemacht hat. Ich hatte ständig so ein Herzklopfen, so ein Herzplumpsen, aber organisch war alles in Ordnung. Mhm. Und dann habe ich im Internet gelesen, habe gemerkt, halt, das ist psychisch und ich muss da jetzt was tun. Was war für dich, wenn du das hier so Revue passieren lässt, diese lange Zeit mit dem alkoholkranken Ehemann, was war das Schlimmste für dich? Das Schlimmste war immer, also er war so Quartalstrinker, also immer wenn er dann trocken war, war es der Liebste und der Beste. Er hat sich gesorgt und gemacht, dann habe ich wieder Vertrauen geschöpft. Und dann mit einmal kam wieder, dann hat er immer am Wochenende oder so dann durchgetrunken, hat irgendwo in der Ecke gelegen und das war das Allerschlimmste und es war auch mal dann die Tochter krank war, dann war er überhaupt nicht ansprechbar, dann ja, also ich hatte da keine Unterstützung. War der auch gewalttätig, wenn er besoffen war? Ist auch vorgekommen, ja. Das heißt, er hat dich auch geschlagen? Ja, das ist auch vorgekommen. Und du hast es trotzdem so lange bei dem ausgehalten? Ja. War er denn, wenn er nüchtern war, war er zugänglich? Ja. Das heißt, also in dem Sinne zugänglich meine ich, das hat er eingesehen, dass er Alkoholiker ist? Das hat er bis heute nicht, aber er hat eingesehen, dass was nicht in Ordnung ist. Aber er hat nie den Schritt gemacht. Also ich habe dann gesagt, ich trenne mich jetzt. Also nach dem dritten Anlauf erst habe ich es geschafft, mich wirklich zu trennen. Immerhin, du hast es geschafft. Hast du heute mit dem Wissen und dem Abstand eine Erklärung, warum du nicht schon viel früher gegangen bist? Eine Erklärung. Also ich habe immer eigentlich an das Gute im Menschen geglaubt und habe gedacht, mit meiner Liebe könnte ich das alles wieder hinkriegen. Kann ich das hinkriegen? Aber mit Liebe kommt man nicht gegen Alkoholismus an. Das schafft man nicht. Nee. Ich war dann auch 2006, bin ich dann auch zur Kur gewesen, psychosomatische Kur. Da hat man mir auch sehr viel beigebracht und gesagt, also ich muss mir nie die Schuld geben dafür, dass es so ist und so weiter. Und das ist auch so. Hat er das denn dann so hingenommen, dass du gegangen bist oder gab es da großes Theater? Nee. Hat er hingenommen. Er war ja zwischendurch auch mal trocken. In dieser Zeit, wo er trocken war, von 98 bis 2002, sind wir von Land Brandenburg nach Baden-Württemberg gezogen. War eine gute Entscheidung, hatte auch eine gute Arbeit und so weiter und so fort. Und aber dann hat es irgendwann dann wieder angefangen. Weißt du, wie es dem heute geht? Ja, hin und wieder habe ich Kontakt, weil ich 2-3 Mal im Jahr telefonieren wir ihm. Also er hat keine Arbeit mehr. Er trinkt. Ja. Trinkt er? Ja, er ist nicht mehr der Mann. Also völlig am Ende. So, jetzt hast du im Jahre 2007, hast du gerade gesagt, glaube ich. Ja. Hast du einen neuen Partner gefunden? Ja. Und das ist dein Glück? Das ist ein ganz großes Glück. Erzähl mal, warum ist das so glücklich? Weil das einfach, ich kann mich auf ihn verlassen, ich fühle mich geborgen, er ist ein wunderbarer Mensch, es ist Leidenschaft, ich find das schön, ich habe immer gedacht, also ich möchte einen Mann kennenlernen und den möchte ich lieben bis an mein Lebensende und das darf ich jetzt und das kommt doch zurück. Und ich meine, seit 2007 ist ja schon wieder eine ganze Weile vergangen. Ja. Selbst jetzt mit den vielen Jahren, die ihr schon zusammen seid, sagst du nach wie vor, das ist mein großer Glücksmensch in meinem Leben, würdest du so sagen. Ich bin immer noch total verliebt und ich kann es bis heute immer noch nicht fassen, dass es so ist, wie es ist. Und ich schätze das sehr, dieses Glück, was ich habe. Jetzt hat ja vorhin der Klaus, der 70 Jahre alt ist, hat ja gesagt, dass er hat ja auch so eine neue Liebe jetzt, dass die schönste Liebe in seinem Leben ist. Würdest du das auch so gewichtig ausdrücken? Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Er hat mir dann auch noch so einen Liebesbeweis gemacht, indem er letztes Jahr meine Tochter adoptiert hat, obwohl sie ja schon erwachsen ist. Und das finde ich als ganz großen Liebesbeweis. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Tochter auch sehr gut mit ihm auskommt. Ja. Sonst wäre das ja nicht passiert. Ja. Hat er denn auch Kinder? Ja, er hat auch Kinder, zwei Töchter, eine 21, eine, die wird 18, wobei da der Kontakt abgebrochen wurde. Aber die jüngste Tochter, die jetzt 18 wird, die kommt jetzt wieder und das ist ganz toll. Und das freut mich für ihn auch. Und ich tue da auch sehr viel für, dass es so ist. Ja. Und die Ältere eben halt nicht, die hat sich völlig abgewandt, obwohl sie gar keinen Grund dafür hat. Also das liegt nicht an dir, dass die sich abgewandt hat? Nee. Die Frau damals, er hatte auch 18 Jahre, war er verheiratet. Mhm. Und das war mir wichtig. Ich wollte einen Partner, der auch lange verheiratet war. Mhm. Ja, also dass ich weiß, ihm ist es wichtig, sowas, und Liebe wird ernst genommen. Ja, ja, ja. Dass man auch ähnlichen Erfahrungshintergrund hat und so weiter. Ja, ja, und die Frau hat sich abgewandt, hat sie jemand anders kennengelernt und so weiter. Also, ihr Glücklichen, dann gratuliere ich dir auch sehr herzlich. Danke. Dass das geklappt hat und wünsche dir, dass es noch Jahrzehnte und Jahrzehnte so anhalten möge. Das wünsche ich dir von Herzen. Auf alle Fälle, da tue ich was für. Und da muss man auch ein bisschen was für tun. Das muss man, auf alle Fälle muss man was dafür tun. Man darf nicht träge rumhängen und denken, jetzt habe ich den ja im Sack, und ist gut. Ne? So geht das nicht. Ja, ja. Unsere Liebe hat ja angefangen, wir haben uns im Internet kennengelernt und dann haben wir uns ja erst gemailt und so. Und heute ist es immer noch so, dass wir uns jeden Tag eine Mail schreiben. Obwohl ihr zusammen wohnt. Obwohl ich ja natürlich. Das ist ja süß. Aber das ist das ganz, ist ja ganz wichtig. Das ist ja ganz putzig. Und ich hatte eigentlich auch eine schlimme Zeit trotzdem noch nach meinem Glück. Also ich habe 2009 meine Arbeit verloren, betriebsbedingt, und habe jetzt eigentlich schon 446 Bewerbungen geschrieben. Und ich habe jetzt aufgegeben, mit 50 will man einen nicht mehr, aber ich widme mich der Familie und krieg so eine Bestätigung. Dann mach das so, dann ist es halt dein Weg und dann ist das auch richtig genau, so. Ja, genau, so ist das. Astrid, schön, dass du angerufen hast. Nochmals alles Gute und weiterhin sehr, sehr viel Glück. Ja, ich finde das auch immer, wenn bei dir jemand anruft, die jetzt verheiratet sind oder mit einem Partner, der Alkoholiker ist, dann gibst du ja immer die Ratschläge, die sollen da raus. Das ist genau richtig, die sollen da raus. Es ist nur so schwer, wenn man drin hängt, das dann auch zu verstehen, ne? Und so. Ich habe das auch so gemacht. Ich habe nach außen habe ich das überhaupt, niemand hat das so mitbekommen, wie schlimm das abgeht. Ja, ja, genau, genau. Weil man hat immer nach außen so, das ist alles heile Welt, ja. Also du hast es geschafft. Gratulation nochmal und alles Gute, Astrid. Tschüss. So, ne? Tschüss. Dankeschön, tschüss. Ich bin ja noch beim Thema von gerade mit dem Dschungel. Wen ich übrigens im Moment richtig putzig finde, ist die kleine Kim. Aber nur, wenn sie nicht geschminkt ist. Wenn sie geschminkt ist, finde ich, sieht sie albern aus. Aber wenn sie nicht geschminkt ist, mag ich sie richtig gerne im Moment. Ich gucke sie mir richtig gerne an. Die kleine, süße Kim. Und wie tapfer sie bei der Prüfung war vorgestern und hat den Penis gegessen, fand ich nicht schlecht, hat mich beeindruckt. Birgit, 41, guten Morgen. Guten Morgen. So, Birgit, schön, dass du da bist. Du bist glücklich. Ja. Endlich glücklich. Ich bin wieder glücklich, ja. Erzähl mal. Ja, ich habe vor 2,5 Jahren meinen Mann verloren. Ich war 18 Jahre verheiratet. Ja. Der ist plötzlich an einer Herzmuskelentzündung gestorben. Ich vermute mal auch noch in keinem hohen Alter. Nein, 44. Mhm. Und das hat mich dann schon ziemlich umgeworfen. Das glaube ich. Habt ihr Kinder zusammen? Nein. Nein. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? Wir waren 18 Jahre verheiratet. Das ist natürlich eine sehr lange Zeit. Ja. Und dann ist das ein heftiger Schicksalsschlag. Ja, vor allen Dingen, weil es von jetzt auf gleich. Es gab keine Vorerkrankungen? Nein, gar nicht. Wie war das damals? Erzähl mal. Mein Mann war Kraftfahrer, war unterwegs. Ja, und dann kam dann irgendwann einen anderen Tag die Nachricht, dass er eben halt verstorben ist, ne? Umgekippt. Während der Arbeit? Während der Arbeit. Auf der Straße, während des Fahrens? Nein, Gott sei Dank nicht. Er hat an einer Raststätte gestanden. Ach, und ist da umgekippt und war sofort tot? Ja, genau. Aber das ist ja dann schon mal erstmal ein wahnsinniger Schock, wenn man überhaupt nicht damit rechnet. Ja, es war also ein Schlag schon ins Gesicht. Ne? Mhm. Also, ja, man verabschiedet sich und man meint, man sieht sich einen anderen Tag wieder und dann war es doch nicht. Ne? Und der hatte vorher nie über irgendwelche Beschwerden in der Herzgegend geklagt? Nein, gar nichts. Gar nichts? Überhaupt nicht. War auch vorher nie krank oder irgendwie so. Überhaupt nicht, gar nicht. Und das hat man dann im Nachhinein so diagnostiziert, dass das der Grund des Todes war? Ja, genau. Ja, der ist ja obduziert worden. Da ist das dann eben halt festgestellt worden. Wie bist du die erste Zeit mit dieser Katastrophe umgegangen? Eigentlich habe ich eher neben mir gestanden. Ne? Mhm. Und, man verdrängt das auch. Mhm. Und Also, was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man es erstmal verdrängt. Ja, man hat aber irgendwo immer so das Gefühl, der kommt jetzt jeden Moment nach Hause. Ne? Irgendwo ist es auch schon eine blöde Situation. Hast du denn damals Leute gehabt, mit denen du sprechen konntest, mit denen du weinen konntest oder dich zumindest öffnen? Ich wollte das eigentlich erst die erste Zeit gar nicht. Also ich habe mich da sehr zurückgezogen. Und habe aber dann hinterher den Dreh durch meine Schwester und meinen Schwager und meine Neffen. Ja. Die haben mich sehr unterstützt. Die haben dich wieder ins Leben so zurückgeholt. Ja, ich habe mir aber professionelle Hilfe geholt. Ah ja. So, du rufst heute 2,5 Jahre später zu unserem Glücksthema an. Was ist geschehen? Ja, das war eben halt doch ein richtiger Zufall. Ein Arbeitskollege von meinem Mann, wo ich schon mal Kontakt zu hatte. Und das ist dann eben halt nach einer Zeit näher und besser geworden. Ja, und dann haben wir uns verliebt. Wie lange lag der Tod zurück, als du gemerkt hast, Mensch, ich bin verliebt in den? Knapp ein Jahr. Lässt man dieses Gefühl dann zu oder hat man irgendwie doch auch ein schlechtes Gewissen? Also das schlechte Gewissen, das plagt einen schon, klar. Gerade so am Anfang. Darf man das nicht? Soll man's? Wie nah war das Verhältnis zwischen deinem Mann und deinem jetzigen Freund? Eigentlich recht gut. Hatte er auch so eine Art schlechtes Gewissen? Ich denke mal schon. Also ich hatte so das Gefühl, es ging uns beiden so. Aber er ist so super auf mich eingegangen, dass ich das ehrlich gestehen, dass ich nicht so doll empfunden habe von seiner Seite. So, nun sind 2,5 Jahre vergangen, wie gesagt. Ist das heute ganz weg, das schlechte Gewissen? Nicht ganz, nein. Und ich denke mal, das wird auch immer ein bisschen bleiben. Sprecht ihr beide zum Beispiel viel über deinen verstorbenen Mann? Ja. Das doch, schon. Kann ich auch. Wunderbar. Könnt ihr auch zusammen zum Grab zum Beispiel gehen? Ja. Finde ich super, finde ich ganz toll. Ich glaube, dann ist das auch sehr normal in euer Leben eingebaut, diese Vergangenheit. Als wenn man das so ignoriert und man nicht darüber spricht und schweigt. Ja, natürlich, klar. Ja, vor allen Dingen, ja, ich hatte auch den Vorteil, dass ich drüber reden kann, weil er ihn auch kannte, ne? Ich denke mal, das ist auch noch ein Riesenglück für mich also gewesen. Ich kann dir da auch wirklich nur gratulieren. Ich finde da auch überhaupt nichts Verwerfliches bei. Und es ist ein großes Glück, dass du diesen Mann gefunden hast. Es hätte ja sein können, vielleicht, dass du heute immer noch in dem Trauertief drin hängen würdest. Das wäre ja durchaus möglich. Ja, natürlich. Nein, ich bin da auch richtig glücklich drüber. Und das ist also ein super Gefühl, nicht mehr alleine zu sein und jemanden zu haben, wo man auch drüber reden kann. Ja, klar. Und wohnt ihr zusammen? Ja, mittlerweile ja. Wohnt ihr in eurer alten Wohnung oder in seiner? Nein, in seiner. Das war sicherlich für dich auch ganz gut, oder? Ja, ich habe da auch alles aufgegeben. Ich habe also auch kein Möbelstück, nichts mitgenommen. Also ein richtiger Neuanfang. Ja, genau. Ich stelle es mir etwas schwieriger vor, wenn er zu dir gezogen wäre, in eure alten Möbel, in euer altes Schlafzimmer. Das wäre, glaube ich, merkwürdig gewesen, ne? Oder? Ja, eigentlich, ja, doch, ja. Also ich hätte es mir auch nicht vorstellen können. Also ist das ein neuer Neuanfang gewesen und du wohnst in einer neuen Wohnung? Ja. Genau. Und hast eine Liebe und bist glücklich. Ja, bin ich. Wenn man einmal sowas Schlimmes erlebt hat, hat man da irgendwie Angst nicht, dass mir das nochmal passiert mit meinem neuen Mann? Ja, vor allen Dingen, weil er hat ja auch den gleichen Beruf. Ne? Er ist ja auch Kraftfahrer. Und klar, die Angst wird bleiben. Ich sag dir, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 1 Milliarde, dass dir sowas nochmal passiert mit einem Partner. Ja, klar. Aber die, denk gar nicht dran. Gedanken sind schon da. Ja, ne? Klar. Aber lass das Glück dominieren in deinem Leben und das gute Gefühl und genieß es von Herzen. Ja, auf jeden Fall. Mit vollem Herzen. Birgit, danke auch für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich euch beiden. Ja, danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Was mache ich denn heute mit meinem Hirsch? Ich werfe immer zu meinem Hirsch hier um. Er klickert. Ihr Radiohörer hört das, ne? Wenn es hier so klackert. Die nochmal richtig schön aufstellen. Mann. So, mit wem machen wir weiter? Mit Ursula. Ursula ist 80. Hallo Ursula. Nein, da protestiere ich. Ich bin 79. Mensch. Und werde am 29. Februar diesen Jahres, da werde ich zwar 80, aber habe erst 20 Mal in meinem Leben Geburtstag. Ah, verstehe. Also, dann ja, sag... weil ich ja zwischen den Zeiten, ne? Ja, ja, ich verstehe. Und das ist recht lustig, die ganze Geschichte. Zwischen den Zeiten, verstehe ich zwar nicht so richtig, aber... Ja, das, naja, wir haben 29. Februar geboren, ach, das hat doch... Ja, natürlich, jetzt verstehe ich. Schaltjahr. Zeit. Ja, ich verstehe. Ursula. Jawohl. Du junges Ding, darf ich jetzt zu dir sagen. Ihr seid alle alt gegen mich. Natürlich. Du bist endlich glücklich, warum? Noch, naja, ich habe, leider, ich bin auch seit 14 Jahren alleine, bin auch Witwe. Und habe mein ganzes Leben geändert und habe alles neu angefangen, aber viele, viele nette neue Leute kennengelernt und liebe die Musik, den Jazz, die schöne Musik. Oh, eine Jazzfreundin. Richtig, warum, aber voll. Warum, ja, hast du dein ganzes Leben, warum hast du dein ganzes Leben neu ja, gestaltet? Ja, mein Mann ist gestorben, auch vor 14 Jahren. Da war ich 66. Ach, danach meinst du, ich verstehe. Mhm. Und da habe ich dann, also nach einem Jahr, da habe ich auch alle Exzesse durchgemacht. Und da habe ich gedacht, so, und dann habe ich mich vorm Spiegel gestellt und gesagt, so, nun guck dich doch mal an, wer bist du? Bist du blöd? Ist das so, das soll das so weitergehen mit dir? Die ganze Familie leidet darunter, die sollten das ja nicht wissen, die haben es ja auch nicht gemerkt. Und da habe ich gesagt, von heute auf morgen, und jetzt suche ich mir eine andere Wohnung aus, weg. Und sehr gut. An einen Bezirk. Sehr gut. Und alles, alles neu gemacht. Und neue Mühle? Da ich also immer mit Menschen zu tun hatte, ja. Hab freiberuflich gearbeitet. Was hast du gemacht früher? Ich war Repräsentantin, sagt man heute, dazu Propagandistin. Repräsentantin? Für was und wo? Für Schmuck und... Ach so. Außer, ich sage immer ganz frech, außer Hosenknöpfe und Klosettpapier konnte ich alles verkaufen. So, da hast du neue Wohnung, neue Möbel. Neues Leben. Ich wollte bloß mal damit... Es gibt ja viele Leute, die wissen gar nicht, dass es den 29. dass sie einteiliger arbeiten müssen. Und dass es da auch große Schwierigkeiten gibt zwischen den 1. März oder 28. Februar. Verstehe. Da gibt es ja richtig eine Regelung. Das glaube ich, aber ich würde gerne noch ein bisschen über dein neues Leben reden. Ja, das neue Leben ist dadurch. Jetzt werde ich 80. Ja. Und denke, also jetzt, bin ich gesund und so, aber mir geht's gut. Ich habe Menschen um mich herum. Hast du Kinder auch? Bin glücklich. Hast du Kinder? Ja. Ja. Wie ist das? Ich habe einen Enkel, der ist 23, ist ganz toll, leider nicht, der lebt in München jetzt. Verhältnis gut zu allen. Alles in Ordnung. Liebe zum Jazz gefunden, erst jetzt im... Und im damit viele, viele Menschen, ich habe immer Musik gemacht. Aber früher warst du keine Jazzfreundin? Immer. Doch. Immer, wir haben getanzt, wir waren viel unterwegs, wir hatten viel... Ach so, ich dachte, das wäre durch das neue Leben gekommen. Nein. Ich will nur sagen, auch wenn man so alt ist, wie ich jetzt bin, ja, was man Gott sei Dank mir nicht ansieht und so, kann man auch aus seinem Leben noch was machen. Absolut, da bin ich sicher. Es hat ja keinen Sinn. Sag mal, Ursula, hast du denn in den Jahren auch nochmal eine neue Beziehung angefangen? Nein. Willst du das gar nicht? Nein, da passte keiner mehr rein. Also. Passt keiner mehr rein. Weil die Liebe so groß war. Wenn man 43 Jahre verheiratet war, das ist schwer. Ja, das ist so schwer. Also, ich habe aber so viele Freunde in Hamburg und in Bremen und was weiß ich. Es ist wirklich schön. Wo lebst du? Welcher Stadt? Berlin. Ich hab's mir doch gedacht. Ich hab's doch schon wieder gehört in der Stimme. Das muss eine Berlinerin sein. Aber wissen Sie, dass Ihre Stimme, Domian, ja, ganz anders sich angehört per Telefon als über Sender? Sagen die Leute alle. Kann ich natürlich nicht beurteilen. Ja, wirklich. Müssen Sie mal aufnehmen. Ich nehme die ja immer auf. Ich sitze ja selten so lange. Aber das Thema hier heute habe ich gedacht. Und nehme sie auf und höre sie nächsten Tag. Ne? Eine Frage noch. Bitte? Du bist so, ich sag immer so du, dann bitte. Ja, ich dann dich, mal bleiben wir mal. Ja, bleib mal du. Du wirkst ja noch so sehr vital. Bist du auch oft auf Reisen? Gehst du auf Tour, auf Reisen? Leider, das Finanzielle geht nicht. Ach so. Sie wissen ja, du weißt ja, was da so. Aber ich will dir mal sagen, wenn man in so einer tollen Stadt wie Berlin wohnt, und muss man auch gar nicht verreisen. Ich habe gerade Langeweile, hast du ja nicht. Das glaube ich. Hier gibt es eine internationale Begegnungsstätte. Ja. Da kommen also Professoren aus aller Welt. Die kommen so dann und wann in dieses nette kleine Lokal. Ja. Und da gibt es Amerikaner, Engländer, Franzosen und alles. Und die, Sie wissen, Berlinerin, können Sie mir Berlin zeigen? Und dann wandern mit manchmal mit 8 Leuten Super. Und zeigt ihnen das alte Berlin. Und das, ja, wunderbar. Und das ist auch so, sind so richtige Jazzclubs, in die du noch gehst. Ja. Super. Ja, sicher. Wir haben noch genug hier im Berlin. Ja, ich weiß. Naja. Liebe, ich sehe auch nicht aus. Liebe Ursula, die Sendung ist vorbei. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Ja, danke dir. Genieße dein Leben weiter und schöne Grüße nach Berlin. Dankeschön. Alles Liebe. Dankeschön. Für Sie alle. Und ich danke, dass du zuhört hast. Tschüss, ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Alina Marquis. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis dahin, ciao.